Ja. Was nun? Ja. Was nun? Dann kommt er eben zu mir hinaus nach Kuhlewampe. Ja, eben das? Natürlich. Bring Waren mit für die Möbel. Eine Autobusstunde von Groß-Berlin entfernt liegt an den einladenden Ufern des Müggelsees, unweit der Müggelberge zwischen Schilf und Wald eingebettet, die Zeltkolonie Kuhlewampe, die älteste Wochenendsiedlung Deutschlands. Die Kolonie wurde 1913 mit 10 bis 20 Zelten gegründet. Ob du Alimente zahlst und Mediensteuer, da heirat doch lieber. Quatsch. Ich will meine Freiheit behalten. Was willst du denn nun mit der Anni machen? Heiraten kommt gar nicht in Frage. Ich versaune mein Leben nicht. Was wird mit dem Mädel? Sehr bedauerlich. Was Schönes angerichtet. Wieso? Kommt doch in den besten Familien vor. Willst du ein Mädel heiraten? Da wird mir wohl nicht anders übrig. Dann willst du deine Verlobung feiern? Das können wir auch bald machen. Sag mal, dir ist die ganze Verlobung nicht recht. Natürlich nicht. Warum machst du es dann? Weil ich reingefallen bin. Sag mal, Gerda, die Anni wohnt doch bei dir. Ja, natürlich. Ja, ich suche sie schon eine ganze Woche. Wo treibt die sich denn bis in die Nacht hinein herum? Die treibt sich gar nicht herum. Sie ist bei uns und arbeitet. Sie war ja früher auch hier, bevor du sie ausgespannt hast. Ich habe ihr klar gemacht, dass sie sich für euren Sport nicht eignet. Naja, ich stehe auf dem Standpunkt, dass manche Frauen sich nicht eignen. Manche eignen sich und manche eignen sich nicht. Ich glaube, das ist sehr wohlfühlt bei uns. Ich kann ja morgen nicht mit. Ich bin ja schon ausgesteuert. Ich habe ja auch nur noch 20 Pfennig übrig. Könnt ihr nicht noch was zugeben? Na klar. Ich bin übrigens seit gestern entlassen. Schlimm. Schau dir erst mal das an. Und wenn du die Anni unbedingt sprechen willst, dann komm morgen mit hinaus. Am Nachmittag finden die Wettkämpfe statt. Da wirst du dir Verschiedenes anhören können. Was dir bestimmt nicht schadet. Und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Ein Hunger und ein letztes Vorwärts. Nicht vergessen, die Solidarität. Dann wird die Sonne scheinen, auf die Straße, auf das Feld. Konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nicht vergessen.